1. When Jahwe, Dame Gott, dich in das Land führt, das du in Besitz nehmen sollst, und sieben Nationen, die Hethiter, Girgasiter, Amoriter, Canaaniter, Pharisiter, Heviter und Jebusiter, die Großer und Mächtiger sind als du, wo dir vertrieben hat. 2. Und when Jahwe, Dame Gott, sie dir ausgeliefert hat und du sie besitest, dann sollst du sie vollständig vernichten. Du darfst weder Friedensverträge mit ihnen schließen noch Mitglied mit ihnen sagen. 3. Du sollst auch kein Heiratsverbindungen mit ihnen eingehen, gib weder den Tochter einem ihrer Sohn zur Frau, noch nimm ein ihrer Tochter für deinen Sohn. 4. Denn dies konnte dazu führen, dass sie deinen Sohn von mir abwenden, so dass ander Gotte wäret. Dies wird Jahwe's Zorn über euch bringen und euch schnell vernichten. 5. Stattdessen sollte Wifold mit ihnen verfahren, zerstört ihr Altair, zerschlagt ihr Gedenkstein, fault ihr heiligen Baum und verbrennt ihr Gotzenbilder. 6. Denn du bist ein Jahwe, deinem Gott, geheiligtes Volk. Jahwe, dein Gott, hat dich aus allen Volken der oder als sein besonderes Eigentum erwählt. 7. Jahwe hat sich euch nicht zugewandt und euch erwählt, weil zahlenmäßig all anderen Volke you betrifft, denn sei das kleinste aller Volke. 8. Sondern weil Jahwe euch lehrt und den Eid halten wollte, den euren Vaten geschworen hat. Deshalb führte Jahwe euch mit starker Hand heraus und befreit euch aus der Sklaverei, aus der Macht des Pharao, des Königs von Ägypten. 9. Damit du erkennst, dass Jahwe, dein Gott, der wahre und true Gott ist, der seinen Bund und sein Neid bis in tausend Generationen denen bewahrt, die in Leiben und sein Gebot halten. 10. Doch diegenigen, die in Hassan, laster personlich die Vergeltung erfahren, in dem sie vernichtet. Agewort dem, der in hast, keenen aufschub, sondern last in unmittelbar die Konsequenzen Trajan. 11. Deshalb sollst du die Gebot, Satzungen und Rechtsbeschriften befolgen, die ichdir hut auftridge, damit du danach handelst. 12. Wenn dies Rechtsbeschriften gehorsam befolgt und einhaltet, wird Jahwe, dein Gott, euch in Gegenzeig den Bund und die Neid bewähren, die euren Vaten geschworen hat. 13. A word dich Leiben, segnen und vermehren. A word dein Kinder und die Ernte deines Felds, dein Getreid, deinen Wein und dein All, so i die Nachkommen deiner Rinder und den Zuwachs deiner Kleinbehörden in dem Land segnen, das a dir gemes dem Eden dein Vater geben will. 14. Du wirst gesegnet sein vor allen Volken, es wird weder unter deinen Mannen und Frauen noch unter deinem wie unfratscht Barki geben. 15. Jahwe wird jede Krankheit von dir fernhalten und kein der schlimmen ägyptischen Suchen, die du kennst, über dich bringen. Stattdessen wird all damit belegen, die dich hassen. 16. All Volke, die Jahwe, dein Gott, dir ausliefert, sollst du vernichten. 1. Mitlied zu sagen. Ihr Gottes sollst du nicht wehren, denn dies wäre ein Falle für dich. 17. Solltest du jedoch denken, dies Nationen sind größer als ICH, why kann ICH sie vertrieben? 18. So furchte dich nicht vor ihnen. Erinnere dich viel mehr daran, was Jahwe, dein Gott, dem Pharao und ganz Ägypten angetan hat. 19. Und die großen Taten, die du mit eigenen Augen gesehen hast, und die Sachen und Wunder, die stark Hand und den ausgestreckten Arm, mit denen Jahwe, dein Gott, dich herausgeführt hat. Genauso wird Jahwe, dein Gott, mit allen Volken befahren, wo denen du jetzt angstest. 20. Jahwe, dein Gott, wird sogar hornissen gegen sie senden, bis alvernichtet sind, die übrig geblieben und sich vor dir versteckt haben. 21. Erschrick nicht vor ihnen. Denn Jahwe, dein Gott, ist in deiner Mitte als ein großer und ehrfurcht gebietender Gott. 22. Jahwe, dein Gott, wird dies Volke nack und nack vor dir vertrieben. Du darfst sie nicht schnell vernichten, damit die will den Tier nicht überhandnehmen. 23. Jahwe, dein Gott, wird sie dir ausliefern und sie in groß verwirrung stürzen, bis sie vollständig vernichtet sind. 24. a word iconiger in Danegewalt geben, so dass du ihren Namen unter dem Himmel ausloschen wirst. Niemand wird vor dir bestehen können, bis du sie vernichtetest. 25. Die Götzenbilder ihrer Gottessolte verbrennen. Begehr nicht das Silber und Gold, das in ihnen ist, und ein es dir nichten, damit du nicht der Dirch in ein Falle gerätst. Denn dies ist ein Graul für Yahweh, deinen Gott. 26. Und einen Graul sollst du nicht in dein Haus bringen, damit du nicht dem Bann verfallst. Vielmehr sollst du es verabschuen und abschudaver empfinden, denn es ist dem Bann geweiht,